Erich Mühsam. Sie haben auf Ihre Weise sich tüchtig angestrengt, damit der rote Jude sich endlich selbst erhängt. Es blieb der rote Jude ein ehrlicher Rebell und meldete sich am Morgen stets wieder zum Appell. Sie sahen, dass er freiwillig nicht in die Schlinge schlüpft. Da haben ihn die Henker selber aufgeknüpft. Darüber viel zu sprechen, Erich, erübrigt sich. Wir werden alle rächen, Erich. Auch dich. Auch dich.